Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen zur AGÖA-Sitzung NRW heute am 14. April 2023. Wir beginnen mit 5-minütiger Verspätung um 21.05 Uhr. Anwesend sind Isane Weichwald und Marco. Erster Tagesordnungspunkt, Genehmigung der Tagesordnung. Gibt es da Einwände? Ich höre nichts. Genehmigung des letzten Protokolls, das ist das von vor 14 Tagen, 31. März. Gibt es da Anmerkungen? Das ist auch nicht der Fall. Mitglieder zu Abgänge, ist uns da was bekannt? Wir sind alle hier. Ja, wir sind vollständig sozusagen. Okay, Teamberichte. Wir hatten einen Blogbeitrag zu dem Schnupperkurs Selbstbehauptung und Verteidigung am 1. April veröffentlicht und über Social Media verbreitet. Und wir hatten eine Pressemitteilung, die ist gestern rausgegangen, heute auf dem Blog, zu dem Landesparteitag, also die traditionelle Einladung der Presse. Presse offen, geplante PNs-Blogbeiträge haben wir nichts. Den Request-Tracker habe ich gesäubert. Nach der Pressemitteilung waren da ja wieder 20 Abwesenheitsnotizen drin. Sonst ist da aber, glaube ich, nichts. Das eine hatte ich dir ja gegeben, Isan, diese Pressemitteilung, die hast du ja auch verwurstet, was die AKWs angeht. Vielen Dank. Ja, ich werde mich gleich noch dran setzen und für morgen dann noch ein Sharepick machen. Ich muss nur auf den richtigen Einfall warten. Ich fand den Satz in der PM ganz nett, die Lichter werden nicht ausgehen, so als Beruhigung. Okay, ja. Gut, Social Media. Twitter. Eine leicht positive Statistik. Wir haben bei den Tweets ein bisschen zugelegt, dadurch sind auch die Impressionen gestiegen, was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass auch mehr Retweets kamen und Antworten. Der beste Tweet war die AKW-Abschaltung und die genauen Zahlen stehen im Pad, ist verlinkt. Ich verlese sie nicht, ich will euch nicht nerven. Dankeschön. Facebook, Insta, Weichwald? Da ist auch wieder ein bisschen besser geworden. Wir gehen wieder in die grünen Zahlen. Ich muss der Form halber anmerken, das, was Sun gestern Abend um 0 war es, glaube ich. Das habe ich noch nicht gepostet. Da hatte ich heute noch keine Zeit. So, das geht erst morgen raus bis zum Landesparteitag. Aber ansonsten laufen die Plattformen ja. Also wieder besser. Okay, danke. Ja, das ist nicht schlimm mit dieser PM. Da ist es ja irgendwie so ein obligatorisches Ding. Okay, haben wir sonst noch was für sonstiges so mit Plattformen? Also ich kann sagen, dass ich alles, was wir auf Twitter rausgehauen haben, dass das auch auf Mastodon gelaufen ist. Es ist natürlich immer noch ein bisschen oder eine deutlich andere Art zu twittern oder tröten. Es geht sehr schwerfällig, aber ich denke, das kann man auch nur beheben, indem da konstant immer wieder mal was kommt und zwischendurch retweetet wird. Auch die Regel nicht, also bei Twitter war es ja so, man guckt sich genau an, wen man da folgt, während es auf Mastodon eher jetzt so ist, dass man erstmal mitnimmt, wer sich überhaupt für dieses Profil interessiert. Also wenn Leute einem folgen, und die jetzt nicht gerade ein ganz unangenehme Bio da haben, dann folgt sie denen auch erstmal. Und so läppert sich das erstmal langsam zusammen. Okay, danke schön. Webseite. Ja, da haben wir immer noch unseren Wunsch, da mal ein bisschen was zu hören über diesen Editor. Ich habe mich da, ich glaube, ich hatte gesagt, ich werde Mika auch noch mal ansprechen, habe ich aber auch nicht gemacht. Ich sag mal, der hat ja selber vorgeschlagen, Ferien, jetzt gut, wir haben Freitag Ferien. Wir könnten fragen, ob, ich weiß, dass er jetzt am Wochenende, meine ich, nichts zu tun hat, ne? Aber es wäre schon sehr spontan, glaube ich. Ja, wir können es ja vielleicht auch auf die Woche nach dem LPT verschieben. Wahrscheinlich besser, ja, wäre dann der 29.30. Sprichst du ihn nochmal an? Mache ich jetzt, ja. Okay, danke schön. Rennes, da gibt es auch nichts Neues. Das existiert nach wie vor. Veranstaltung, Termine, Aktionen, da haben wir den Landesparteitag stehen. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Wir werden da sein, wir werden eine Pressemitteilung rausgeben, wenn wir den Vorstand gewählt haben und gut ist, ich erwarte keine Presse vor Ort. Oh, wenn jemand kommt, wäre natürlich auch schick. Haben wir sonst noch was Organisatorisches, Sonstiges? Gut, das ist nicht der Fall. Dann, nächste Sitzung ist in 14 Tagen, 28. April, wieder um 21 Uhr, wieder im NRW-Mumble und dann schließt Sitzung für heute um 21:12 Uhr. Vielen Dank.